Ein Weib der Zwerg bewältigt, des Gunst Gold überzwang, des Herzens Frucht liegt eine Frau, des Neides Kraft kreist ihr im Schoß. Das Wunder, die Lung, die Liebe los. Ob dir ich lieb, ich halte den Freien, lang ich mir Oh!